Tagen wie in stillem Bund im Felde Sandsturmwolken sehen. Hielt deine zitternden Hände, aus Furcht du könntest entfliehen. Gebrochen, das Schicksal verlacht. Wir ahnten es nur, und dann kam die Nacht. Liegen wir in stillem Weh im Felde, die Schatten entfliehen. Halt deine Hände umschlossen, doch du willst weiterziehen. Das Mitleid verlacht. Wir ahnen es nun, und es naht die Nacht.